Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiotexte. Literarische Lesungen. Immer dienstags und donnerstags ab 21 Uhr sowie Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr. Herr Oberbürgermeister, verehrte Anwesende, liebe Freunde, meinen herzlichen Dank rundum. Dank insbesondere der altberühmten Stadt am Main und ihrer Jury unter dem Vorsitz des Herrn Oberbürgermeister Dr. Wallmann, die mich dieser Auszeichnung für würdig befunden und damit manche Widrigkeit geerntet hat. Ernst Jünger am 28. August 1982. Die Stadt Frankfurt ehrt in ihm einen deutschen Schriftsteller, dessen Werk durch Engagement und geistigen Abstand gleichermaßen ausgezeichnet ist und der durch alle Zeitläufte bei leidenschaftlicher Anteilnahme immer die Unabhängigkeit der Wahrnehmung bewahrt hat, lautet der Urkundentext der Stadt Frankfurt zur Verleihung des Goethepreises an Ernst Jünger. Während der Fall Jünger in Deutschland immer wieder kontrovers diskutiert wurde, ernteten dessen Bücher im Ausland viel Lob. Sie wurden in mehrere Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Ehrungen bedacht. Die in drei Bänden erschienenen Tagebücher stellen in Frankreich eine kleine Industrie dar, schrieb der britische Erfolgsautor Bruce Chatwin, der 1976 den ehemaligen Dandy und Krieger in seinem Haus in Wilflingen besuchte. Bruce Chatwin, Ernst Jünger, ein Ästhet im Krieg. Am 18. Juni 1940 beendete Mr. Churchill seine Rede vor dem Unterhaus mit den Worten: Dies war Ihre ruhmreichste Stunde. Am selben Abend saß eine ganz andere Persönlichkeit in der grauen Uniform eines Wehrmachtsoffiziers im Studierzimmer der Herzogin de La Rochefoucauld im Château de Montmirail. Ihr ungeladener Gast war ein kleiner, athletischer Mann von 45 Jahren mit einem selbstgefälligen Ausdruck um den Mund und Augen von einem seltsamen arktischen Blau. Mit der sicheren Hand des Bibliomanen blätterte er in ihren Büchern und stellte fest, dass viele die Widmung berühmter Schriftsteller trugen. Aus einem Band glitt ein Brief und fiel zu Boden. Ein entzückender Brief, geschrieben von einem Jungen namens François, der Flieger werden wollte. Er überlegte, ob der Junge wohl inzwischen Flieger war. Schließlich, nach Einbruch der Dunkelheit, setzte er sich hin, um sein Tagebuch zu schreiben. Es war eine lange Eintragung, fast 2000 Wörter, denn es war auch ein ereignisreicher Tag gewesen. Am Morgen hatte er mit einem Panzerfahrer in einem ölgetränkten Overall über das Risiko gesprochen, bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Ich hatte dabei den Eindruck, dass in solchen Typen Vulkan mit seinen Arbeitscharakteren bereits die martialischen Figuren stark durchsetzt. Nach dem Mittagessen hatte er auf dem Schulhof gestanden und eine Kolonne von 10.000 französischen und belgischen Gefangenen vorbeiziehen sehen. Ein Bild des dunklen Schicksalsstromes selbst. Ein erregendes und belehrendes Schauspiel, bei dem man den mechanischen, reißenden Zug, der den Katastrophen eigentümlich ist, merkte. Er hatte ihnen Büchsen mit Rindfleisch und Zwieback zugeworfen und ihre Raufereien hinter einem Eisengitter hervor beobachtet. Der Anblick ihrer Hände war besonders verwirrend. Als nächstes hatte er eine Gruppe von Offizieren mit Orden aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt und sie zum Abendessen eingeladen. Sie standen kurz vor dem Kollaps, doch der Gedanke an ein gutes Abendessen schien einer Wendung ihres Schicksals gleichzukommen. Ob er ihnen die Gründe für ihre Niederlage erklären könne, fragten sie. Ich antwortete, dass ich einen Sieg des Arbeiters darin erblicke, hatte aber den Eindruck, dass sie die Antwort nicht im gemeinten Sinne auffassten. Sie kennen nicht unsere Jahre seit 1918 und ihre Lehren, die wie in heißen Tiegeln gesammelt sind. Die abwesende Herzogin hatte Grund, dem Mann zu danken, der seine Nase in ihre privaten Dinge steckte. Hauptmann Ernst Jünger war zum damaligen Zeitpunkt der berühmteste deutsche Schriftsteller in Uniform. Keine Katastrophe konnte ihn überraschen, denn seit 20 Jahren predigte er in seinem Werk die philosophische Notwendigkeit, Tod und totalen Krieg als alltägliches Erlebnis im 20. Jahrhundert zu akzeptieren. Doch wurde seine Zustimmung zur Zerstörung durch die Ehrfurcht des Liebhabers alter Dinge vor Ziegelstein und Mörtel gemildert, und er rettete das Schloss. Tatsächlich hatte er während des Blitzkrieges eine Menge Dinge gerettet. Eine Woche zuvor hatte er die Kathedrale von Laon vor Plünderern gerettet. Er hatte die städtische Bibliothek mit ihren Manuskripten aus der Karolingerzeit gerettet. Und er hatte einen arbeitslosen Weinkellner angestellt, damit er einige private Weinkeller inspizierte und ein paar gute Flaschen für ihn rettete. Zwar waren Bomben in den Park der La Rochefoucaulds gefallen, ein Pavillon war ausgebrannt und in einer der Fensterscheiben war ein Stück Glas zurückgeblieben, das eine genaue Silhouette des Kopfes der Queen Victoria umreißt. Aber sonst sah das Haus, nachdem ein bisschen aufgeräumt worden war, genauso aus, wie die Besitzer es verlassen hatten. Diese Tagebücher sind kürzlich in 3 Bänden in Frankreich wieder erschienen, wo die Übersetzung von Jüngers Werk eine kleine literarische Industrie darstellt. Englisch sprechenden Lesern dagegen ist er durch 2 Bücher bekannt geworden. In Stahlgewittern, 1920, eine unbarmherzige Glorifizierung des modernen Kriegs, und Auf den Marmorklippen. Sein allegorisches, antinarzistisches Capriccio von 1939, das den Versuch der Ermordung eines Tyrannen beschreibt, und rückblickend wie eine Prophezeiung des Bombenattentats von Stauffenbergs im Jahre 1944 wirkt. Doch Jüngers Anhänger, in Frankreich möglicherweise zahlreicher als in Deutschland, reklamieren für ihn den Rang eines großen Schriftstellers, eines Denkers von goethischer Weisheit, dessen politische Neigung zur extremen Rechten ihn um die verdiente Anerkennung gebracht hätte. Tatsächlich hat seine Gelehrsamkeit titanische Ausmaße. Er ist unerschütterlich in seiner einzigartigen Zielstrebigkeit. Und noch mit 85 fährt er fort, sich mit Themen zu beschäftigen, die seine Aufmerksamkeit über 60 Jahre lang beansprucht haben. Er ist oder war Soldat, Ästhet, Romancier, Essayist, der Ideologe einer autoritären politischen Bewegung und ein in der Taxonomie bewanderter Botaniker. Sein Hobby war zeit seines Lebens das Studium der Entomologie. Was für Nabokov der Schmetterling war, ist für Jünger der Käfer, vor allem der Schildkäfer. Auch ist er erfahren im Umgang mit Halluzinogenen. Zusammen mit seinem Freund Albert Hoffmann, dem Entdecker der Lysergsäure, hat er eine Anzahl Trips genommen. Er schreibt eine harte, klare Prosa. Vieles hinterlässt beim Leser den Eindruck von unerschütterlicher Selbstachtung des Autors, von Dandytum, von Kaltblütigkeit und letzten Endes von Banalität. Doch noch in den uninteressantesten Passagen leuchten plötzlich aphoristische Genieblitze auf, und die quälendsten Beschreibungen werden durch eine Sehnsucht nach menschlichen Werten in einer entmenschlichten Welt gemildert. Das Tagebuch ist die vollendete Form für einen Mann, der eine dermaßen scharfe Beobachtungsgabe mit einer anästhesierten Sensibilität in sich vereinigt. Der Untergang Deutschlands machte Ernst Jünger zum Schriftsteller. In Stahlgewittern machte ihn zum Helden einer Generation junger Offiziere, die alles gegeben hatten und am Ende bestenfalls das Eiserne Kreuz davontrugen. Gide pries es als das schönste Kriegsbuch, das ich je las. Tatsächlich ähnelt es keinem anderen Buch der damaligen Zeit. Keine Spur von den pastoralen Meditationen eines Siegfried Sassoon oder Edmund Blunden, kein Anflug von Feigheit wie bei Hemingway, kein Masochismus wie bei T.E. Lawrence und kein Mitleid wie bei Remarque. Stattdessen brüstet sich Jünger mit seinem Glauben an den elementaren Instinkt des Menschen, andere Menschen zu töten. Ein Spiel, das richtig gespielt einem Kodex ritterlicher Regeln entsprechen muss. In einem späteren Essay, »Der Kampf als innere Erfahrung«, verkündet er seine Ansichten über die Befriedigung, die der Nahkampf bietet. Am Ende steht man da mit einem Bild vom Krieg als einem grausamen, aber durchaus fairen Jagdausflug. »Gewaltiger Fang«, ruft er aus, als sie 150 Gefangene machen. Oder »In die Zwickmühle geratene Engländer versuchten, über freies Feld zu entkommen und wurden niedergeschossen wie bei einer Treibjagd.« Und wie merkwürdig es war, in die Augen eines jungen Engländers zu sehen, den man 5 Minuten zuvor erschossen hatte. Kaum älter als 20 beschreibt Jünger sich als einen Ästheten im Zentrum eines Wirbelsturms und zitiert Stendhal, dem zufolge die Kunst der Zivilisation darin bestehe, die erlesensten Vergnügen mit dem häufigen Auftreten von Gefahr zu verbinden. In Comble zum Beispiel findet er ein unbewohntes Haus, das ein Liebhaber schöner alter Sachen bewohnt haben musste. Und obwohl das halbe Haus zerschossen wird, liest er in einem Lehnstuhl sitzend weiter, bis ein heftiger Schlag an die Wade ihn unterbricht. In der Wickelgamasche klaffte ein gezacktes Loch, aus dem ein Blutstrahl auf den Boden sprang. Auf der anderen Seite erhob sich der rundliche Wulst einer unter der Haut liegenden Schrapnellkugel. Nur ein Mann von der Gelassenheit Jüngers könnte das Loch einer Kugel, die seine Brust durchquert hat, so beschreiben, als beschriebe er seine Brustwarze. Der Arbeiter schildert in vagen Formulierungen ein Utopia des Maschinenzeitalters, dessen Bürger sich im undeutlich definierten Staatsinteresse für eine totale Mobilmachung engagieren sollen. Der Begriff stammt von Jünger. Der Arbeiter, wie Jünger ihn sieht, ist ein Technokrat. Sein Beruf ist letzten Endes der Krieg. Seine Freiheit, oder vielmehr sein Sinn für innere Freiheit, soll dem Maß seiner Leistung entsprechen. Das Ziel ist die Weltregierung durch Gewalt. Obwohl er Hitler als vulgären Techniker missbilligte, der die Metaphysik der Macht missverstanden hatte, unternahm er nicht den Versuch, ihm Einhalt zu gebieten, da er ohnehin überzeugt war, dass die Demokratie tot und das Schicksal des Menschen im Maschinenzeitalter im Wesentlichen tragisch sei. Die Geschichte der Zivilisation ist die allmähliche Verdrängung des Menschen durch Dinge. Doch betont er immer wieder, die Kriege im 20. Jahrhundert seien Volkskriege, Kriege der Kanaille also, und nicht des Berufssoldaten. Von seinem Standpunkt aus betrachtet, wie schief dieser auch sein mochte, war der Nationalsozialismus ein Phänomen der Linken. Im Vorwort zu seinen Tagebüchern beschwört Jünger die Geschichte von 7 Seeleuten, die sich entschlossen, im Winter 1633 auf der Insel Saint-Maurice im nördlichen Eismeer Astronomie zu studieren und deren Tagebuch neben ihren Leichen gefunden wurde, als die Walflotte im darauffolgenden Sommer zurückkam. Jüngers Tagebuch sollte dasselbe Schicksal ereilen wie Poes Flaschenpost, eine in eine unsichere Zukunft geworfene Aufzeichnung eines Mannes, der am nächsten Tag sterben könnte, der jedoch an seinem Geschriebenen hängt, mit der Neigung, die vor allem jenen Kindern gehört, denen kein Glück beschieden ist. Der deutsche Titel »Strahlungen« will besagen, dass der Autor Licht einfängt, das auf den Leser reflektiert. Es ist fraglos das merkwürdigste literarische Werk, das aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist, bei weitem merkwürdiger als alles, was Céline oder Malaparte geschrieben haben. Jünger reduziert seinen Krieg auf eine Reihe halluzinatorischer Prosagedichte, in denen die Dinge zu atmen scheinen und die Menschen sich wie Automaten oder bestenfalls wie Insekten verhalten. Wenn er also seinen Blick auf das besetzte Paris richtet, ähnelt das Ergebnis einem Diorama in der entomologischen Abteilung eines naturhistorischen Museums. Die ersten Seiten schreibt Jünger im April 1939 in seinem neuen Haus in Kirchhorst bei Hannover, wo er auf den Marmorklippen abschließt und in seinen Albträumen Hitler sieht, dem er das Pseudonym Kniebolo gegeben hat. Als es Winter wird, nimmt er an Scharmützeln mit den französischen Batterien jenseits des Rheins teil. Er rettet einem Schützen das Leben und erhält ein weiteres eisernes Kreuz. Zu seiner Lektüre gehören die Bibel, Bartleby von Melville und Trost der Philosophie von Boetius. Er schläft in einer Schilfhütte, in einem mit roter Seide überzogenen Schlafsack. Und an seinem 45. Geburtstag bringt ihm ein Unteroffizier eine Flasche Wein, an deren Hals ein Veilchenstrauß gebunden ist. Nach dem Einmarsch in Frankreich gibt es eine Unterbrechung bis zum April 1941, als er in Paris als Offizier mit einer Sondermission beim Militärkommando auftaucht. Seine Aufgabe? Die Post zu zensieren und das intellektuelle und gesellschaftliche Leben der Stadt zu sondieren. Und er bleibt mit einigen Unterbrechungen in Paris, bis die Amerikaner vor den Toren der Stadt stehen. Er stellt sich als begeisterten Frankophilen dar. Die Franzosen und die Deutschen haben einander alles zu bieten. Tatsächlich zielt alles auf Kollaboration ab. Pétains Waffenstillstand ist noch populär. Der Antisemitismus blüht und die Anglophobie erhält enormen Auftrieb, als die französische Flotte bei Mers el-Kébir versenkt wird. Mancher spricht sogar davon, dass Waterloo gerecht werden solle. Und als Stalin in den Krieg eintritt, heißt es: Les Anglo-Saxons travaillent pour Oncle Joe. Auch wollen sich Jüngers französische Freunde durch den Krieg so wenig wie möglich in ihrem gewohnten Lebensstil einengen lassen. Und wie wohlerzogen die Neuankömmlinge sind. Welch eine Wohltat nach all den Jahren der Amerikaner in Paris. In den ersten Wochen ist Hauptmann Jünger Tourist in der Stadt der Träume eines jeden deutschen Soldaten. Er wohnt im Hotel Raphael und macht lange einsame Spaziergänge. Er besichtigt die Wasserspeier von Notre Dame, die hellenistische Architektur der Madeleine, eine Kirche trotz allem, und notiert, dass der Obelisk auf der Place de la Concorde die rosa Farbe eines Champagner-Sorbets habe. Mit seinem Freund, dem General Speidel, besucht er den Marché aux Puces. Er verbringt müßige Stunden in Buchantiquariaten und manchmal sieht er sich eine Revue mit nackten Mädchen an. Viele sind Töchter weißrussischer Emigranten. Und mit einem kleinen, melancholischen Mädchen führt er Gespräche über Puschkin und Aksakow. Paris ist voller seltsamer Begegnungen. Am Bastille-Tag legt ein Straßenmusikant seine Violine beiseite, um ihm die Hand zu schütteln. Er lässt betrunkene Soldaten vorführen, die in einem Hotel de Passe aufgegriffen wurden, und spricht mit einer heiteren 18-jährigen Hure. Am 1. Mai schenkt er einer jungen Verkäuferin einen Strauß Maiglöckchen. Die Stadt bringt solche Verknüpfungen fast ohne eigene Bemühung. Man merkt, dass sie auf einen Altar der Venus gegründet ist. Er geht mit einem anderen Mädchen zu einer Modistin, kauft ihr einen Hut von der Größe eines Kolibri-Nestes mit einer grünen Feder darauf und beobachtet, wie sie zu wachsen, sich zu verändern schien, wie ein Soldat nach einer Auszeichnung sich brüstete. Unterdessen teilt ihm seine Frau aus Kirchhorst den Inhalt ihrer sehr intellektuellen Träume mit. Jüngers Zugang zu den höheren Kreisen der Kollaboration beginnt mit einem Déjeuner in der Avenue Foch, das Ferdinand de Brinon, Vichys inoffizieller Botschafter beim Okkupanten, Speidel zu Ehren gab. Er sieht dort eine Vase mit Orchideen, ein leuchtend weißer Schmelz, wohl für Insektenaugen im Urwald emailliert. Da ist Madame de Brinon, eine Jüdin, was ihn, den Gatten, nicht hinderte, sich über die Jupin, Juden, lustig zu machen. Da ist Arletty, deren neuester Film in den Kinos läuft. Nach der Befreiung, wegen eines deutschen Liebhabers unter Anklage gestellt, wird sie dem Richter jene berühmten Augen zuwenden und murmeln, «Que je suis une femme», und straflos ausgehen. Doch Star der Gesellschaft ist der Theaterschriftsteller Sacha Guitry, der sie alle mit seinen Anekdoten unterhält. Über Octave Mirbeau, der in seinen Armen starb mit den Worten «Ne collaborez jamais». Und damit sagen wollte, schreiben Sie nie eine Komödie zusammen mit einem anderen. Bei einem Déjeuner in Guitrys Wohnung bewundert Jünger das Originalmanuskript der Education Sentimentale und Sarah Bernards goldene Salatschüssel. Später lernt er Cocteau und Jean Marais kennen, einen Antinous aus dem Volk. Und Cocteau erzählt, wie Proust seine Besucher im Bett liegend empfing und Handschuhe aus gelbem Leder trug, die ihn daran hindern sollten, an seinen Fingernägeln zu kauen, und das Staub wie Chinchilla auf den Kommoden lag. Jeden Donnerstag hält Marie-Louise Bousquet Salon, die Pariser Korrespondentin von Harper's Bazaar, die ihren deutschen Gast mit seinen französischen Kollegen und Kollaborateuren bekannt macht. Monterland, Jouandeau, Liotot und Drieux La Rochelle, dem Herausgeber der Nouvelle Revue Française, dessen eigenes Kriegsbuch La Comédie de Charleroi, ein zahmeres Gegenstück zu den Stahlgewittern ist. Drieu wird sich 1945 nach mehreren gescheiterten Versuchen das Leben nehmen und seiner Haushälterin eine kurze Notiz hinterlassen: »Céleste, lass mich diesmal schlafen.« An einem dieser Donnerstage bringt Jünger einen befreundeten Offizier mit und seine Gastgeberin sagt: »Mit einem Regiment von solchen jungen Leuten hätten die Deutschen Frankreich erobert ohne einen Kanonenschuss.« Dann ist da Abel Bonnard, Reiseschriftsteller und Erziehungsminister der Vichy-Regierung, der in deutsche Soldaten verliebt war und von dem Pétain sagte, es ist ein Skandal, die jungen Leute dieser Tapete anzuvertrauen. Sie sprechen von Seefahrten und Schiffbruchpanoramen, und Jünger, der im Schiffbruch eine Darstellung des Weltuntergangs im Kleinen sieht, ist erfreut, als Bonnard von einem Marinemaler namens Gudin erzählt, der in seinem Atelier Schiffsmodelle zertrümmerte, um den richtigen Effekt zu erzielen. Er besucht Picasso in seinem Atelier in der Rue des Grands Augustins. Der Meister zeigt ihm eine Serie asymmetrischer Köpfe, die Jünger als monströs empfindet. Er versucht, ihn zu einem allgemeinen Gespräch über Ästhetik zu verleiten, doch Picasso beißt nicht an. Es gibt Chemiker, die ihr ganzes Leben damit verbringen, die Elemente zu erforschen, die in einem Stückchen Zucker verborgen sind. So möchte ich wissen, was Farbe ist. Doch Paris ist nicht nur Urlaub. Kurz nach seiner Ankunft wird Hauptmann Jünger in den Bois de Boulogne befohlen, um die Aufsicht bei der Exekution eines deutschen Deserteurs zu führen, der 9 Monate von einer Französin versteckt worden war. Er hat auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Er hat seine Geliebte eifersüchtig gemacht, sie sogar geschlagen, und sie hat ihn bei der Polizei angezeigt. Zunächst denkt Jünger daran, Krankheit vorzutäuschen, doch dann überlegt er es sich anders. Im Grunde war es höhere Neugier, die den Ausschlag gab. Er hat viele Menschen sterben sehen, jedoch nie einen, der es im Voraus wusste. Wie mag sich dieser Umstand auf einen selbst auswirken? Dann folgt eine der abstoßendsten Stellen in der Kriegsliteratur. Ein in der Manier des frühen Monet porträtiertes Exekutionskommando. Die Lichtung im Wald, das nach dem Regen glitzernde Frühlingslaub, der mit Einschlägen früherer Hinrichtungen durchlöcherte Stamm der Esche. Es gibt 2 Gruppen von Einschlägen, eine für den Kopf und eine andere für das Herz. Und in den Löchern schlafen ein paar schwarze Schmeißfliegen. Dann die Ankunft. 2 Militärfahrzeuge, das Opfer, die Wärter, die Totengräber, ein Stabsarzt und ein Geistlicher sowie ein billiger weißer Holzsarg. Das Gesicht hat angenehme Züge, wie sie die Frauen anziehen. Die Augen sind weit geöffnet, starr, saugend, als ob der Körper an ihnen hinge. Und in seinem Ausdruck ist etwas Blühendes, ja Kindliches. Er trägt eine teure graue Hose und ein graues Seidenhemd. Eine Fliege kriecht über seine linke Wange, lässt sich dann auf seinem Ohr nieder. Möchte er eine Augenbinde? Ja. Ein Kruzifix? Ja. Der Stabsarzt heftet ein Stück roten Karton von der Größe einer Spielkarte auf sein Herz. Die Soldaten stellen sich in einer Reihe auf. Die Salve. 5 kleine dunkle Löcher erscheinen im Karton, wie Tautropfen. Das Zucken, die Blässe, der Wärter, der die Handschellen mit einem Lappen abwischt. Und was ist mit der Fliege, die in einem Sonnenstrahl tanzte? Jüngers Technik verfeinert sich, je weiter der Krieg fortschreitet. Die Atmosphäre, in die er das Militärkommando einhüllt, erinnert an eine racinische Tragödie, in der die Hauptpersonen entweder bedroht oder zum Untergang verurteilt und alle in eleganter Paralyse vor einem hinter der Bühne tobenden Tyrannen erstarrt sind. Doch obwohl die Uhr unaufhörlich der Katastrophe entgegentickt, bleibt ihnen noch die Hoffnung auf einen Aufschub, auf einen Verhandlungsfrieden mit den Alliierten. Mitte 1942 können deutsche Offiziere noch einen Toast ausbringen, auf uns, nach der Sintflut. Doch gegen Ende des Jahres steht fest, dass die Sintflut auch sie nicht verschonen wird. Nach einem Déjeuner mit Paul Morand im Maxims sieht Jünger in der Rue Royale 3 jüdische Mädchen Arm in Arm, den gelben Stern ans Kleid geheftet. Und in einer Aufwallung von Abscheu geniert es ihn, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Dann im Dezember, während einer militärischen Mission im Kaukasus, schildert ihm ein gewisser General Müller Einzelheiten über die Gaskammern. Der alte Ehren- und Sittenkodex ist zusammengebrochen. Zurückgeblieben sind nur die widerlichen Methoden des deutschen Militarismus. Alle Dinge, die er geliebt hat, die Waffen, die Orden, die Uniformen, erfüllen ihn jetzt auf einmal mit Ekel. Er empfindet Reue, aber kein großes Mitleid. Und er fürchtet die Nemesis, die kommen muss. Zu der Zeit, als er nach Paris zurückkehrt, ist die Endlösung in vollem Gang. Die Züge rollen nach Auschwitz. Und ein gewisser Kommandant Ravenstein sagt: Eines Tages wird meine Tochter für all das in einem Bordell für Neger bezahlen. Unterdessen gewinnt Paris mit der wiederauflebenden Hoffnung auf eine Invasion der Alliierten seine unbezwingbare Kraft zurück. Die Amerikaner sind nah. Und die Gastgeberinnen in den Salons bereiten sich auf die Wachablösung vor. Bei einem letzten Déjeuner für ihre deutschen Freunde kommt Florence J. Gould lächelnd vom Telefon zurück. La Bourse reprend. Die Börse öffnet wieder. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Der Rest von Hauptmann Jüngers Krieg ist keine glückliche Geschichte. Seiner Funktionen enthoben, kehrt er nach Hause zurück, nach Kirchhorst, wo er seine Papiere ordnet, Geschichten von Schiffbrüchen und Usements gegen den Strich liest und auf das Dröhnen der amerikanischen Panzer wartet. Als ein Telegramm mit der Nachricht von Ernstels Tod an der italienischen Front eintrifft, kommt ihm der Wunsch, intelligent zu sein, abhanden. Und er verrät das entsetzte Grauen eines Vaters, der verloren hat, was er am meisten liebte. In seinem Arbeitszimmer hängt ein Foto von Ernstl neben dem Foto seines Beschützers General Speidel. Jünger weigerte sich, vor einem Entnazifizierungsgericht zu erscheinen, mit der Begründung, er sei nie Nazi gewesen. Doch der Verlauf seiner gesamten Karriere stellte ihn für das deutsche literarische Establishment der Nachkriegszeit ins Abseits. Wenn sein Ideal die Wüste war, dann war er noch bis vor kurzem gezwungen, darin zu leben. Seit 1950 wohnt er in der schönen, hügeligen Landschaft Oberschwabens in Wilflingen, in einem Haus gegenüber dem Schloss des Grafen von Stauffenberg, wo zufälligerweise Pierre Laval nach seiner Flucht aus Frankreich 1944 interniert war, Sigmaringen, Wohnsitz Marschall Pétains und Schauplatz von Célines von einem Schloss zum anderen, liegt nur wenige Kilometer entfernt an derselben Straße. Mein Besuch bei Jünger vor 5 Jahren war ein merkwürdiges Erlebnis. Mit 80 hatte er zwar schneeweißes Haar, aber den Schwung eines äußerst lebhaften Schuljungen. Sein Lachen war leicht und gackernd, und wenn er nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, neigte er zu Zerstreutheit. Er hatte kurz zuvor ein Buch über seine Experimente mit Drogen veröffentlicht, vom ersten Inhalieren von Äther bis zu LSD, und er plante die Veröffentlichung eines umfangreichen Romans mit dem Titel Eumeswil. Das Erdgeschoss des Hauses war mit Biedermeier-Möbeln eingerichtet, mit Tüllgardinen und weißen Kachelöfen. Es wurde von seiner zweiten Frau bewohnt, einer Archivarin von Beruf, die sich textkritisch mit Goethes Werken beschäftigte. Jüngers eigenes Quartier im ersten Stock hatte das spartanische Aussehen eines Soldatenbunkers, mit Vitrinen für seine Käfer auf dem Treppenabsatz und einem Meer von Erinnerungsstücken. Fossilien, Muscheln, Helmen aus beiden Weltkriegen, Tierskeletten und einer Sammlung von Sanduhren. 1954 schrieb er das Sanduhrbuch, eine philosophische Meditation über das Vergehen von Zeit. Wenn ich gehofft hatte, er würde mir weitere Erinnerungen von Paris während der Besatzung mitteilen, so wurde ich enttäuscht. Er beantwortete meine Fragen, indem er schlicht Auszüge aus seinem Tagebuch zitierte, wenn er auch gelegentlich zum Aktenschrank eilte und mit irgendeiner Pièce justificative zurückkam. Einer davon war ein Brief seines Freundes Henri de Monterland, der eine Bemerkung Tolstois zitierte. »Es hat keinen Sinn, einen großen Schriftsteller zu besuchen, denn er ist in seinem Werk verkörpert.« Da ich an Monterland interessiert war, konnte ich das Gespräch mit Jünger etwas ausdehnen. Und wieder kam er vom Aktenschrank zurück, diesmal eine ziemlich fleckige Fotokopie schwenkend, auf der geschrieben stand: »Le suicide fait partie du capital de l'humanité.« Ernst Jünger, 8. Juni 1972. Der Selbstmord ist Teil des Kapitals der Menschheit. Dieser Aphorismus Jüngers stammt aus den 30er Jahren. Und es heißt, dass Alfred Rosenberg einmal gesagt habe, es ist ein Jammer, dass Herr Jünger aus seinem Kapital keinen Nutzen zieht. Doch man muss sich die Szene so vorstellen. Monterland, an Krebs erkrankt, sterbend, sitzt in seiner Wohnung am Quai Voltaire, umgeben von seiner Sammlung griechischer und römischer Marmorstatuetten. Auf seinem Tisch eine Flasche Champagner, ein Revolver, ein Füllfederhalter und ein Blatt Papier. Er schreibt: Le suicide fait partie. Peng. Die Flecken waren fotokopiertes Blut. Bruce Chatwin, ein Ästhet im Krieg, gelesen von Heiko Ruprecht. Als am 28. August 1982, an Goethes Geburtstag, in der Paulskirche der Preis an Ernst Jünger verliehen werden sollte, standen draußen Demonstranten und drinnen blieben ganze Stuhlreihen unbesetzt. Die Protestierenden warfen Jünger seine antidemokratische Haltung vor, von der er sich nie wirklich distanziert habe. In seiner Rede verteidigte Frankfurts Oberbürgermeister Walter Wallmann die Entscheidung der Stadt, Jünger den renommierten Preis zuzusprechen. Ernst Jüngers Kommentar zu den Protestkundgebungen fiel spärlich aus. In seiner Dankesrede sprach der Preisträger über die Stellung des Schriftstellers in der Gesellschaft, über sein Verhältnis zum Dichterfürsten sowie über die Rolle des Lesers und die des Kritikers. Ich habe nicht geahnt, dass ich an diesem ehrwürdigen Ort einmal das Wort ergreifen dürfte, indessen in einem langen, bewegten Dasein erlebt man alles. Und auch das Gegenteil. Durfte ich doch zusammen mit meinem französischen kriegsblinden Kameraden Amblard in Verdun, der künftigen Hauptstadt des Friedens, 60 Jahre nach der großen Schlacht, den Vorbeimarsch der Garnison abnehmen. 60 Jahre, das ist ein langer Marsch, der vom Krieg zum Frieden führt. Fast ebenso lang ist der Weg vom Nationalrevolutionär bis zur Paulskirche. Doch ist er kein Umweg, geschweige denn ein Irrweg. Dem würden Hecker und Garibaldi, Engels und der Jakobinerclub zustimmen. Die Paulskirche zählt für mich ähnlich wie die Stadt Verdun mit dem Teilungsvertrag von 843 zu den tragischen Orten unserer Geschichte. Trotz guter Kräfte und gutem Willen wurde in diesem Raume ein großes Ziel verfehlt, was oft, vor allem in der Reformation und nach den Freiheitskriegen, misslungen ist, der deutschen Einheit unter Zustimmung aller eine feste Form zu geben. Das ist auch hier nicht geglückt. Ich hätte bei diesem Anlass gern über mein persönliches Verhältnis zu Goethe und seinem Werk gesprochen. Es ist stark, da ich schon mit ihm aufgezogen worden bin. Meine Liebe zu ihm und meine Beschäftigung mit ihm sind von Jahrzehnt zu Jahrzehnt inniger geworden. Meine Leser wissen es. Da die Diskussion aber gezeigt hat, dass es ihr wenig um Goethe und keinesfalls um Literatur geht, werde ich mich den Aspekten der Autorschaft als solcher, der Existenz des Autors in unserer Zeit zuwenden. Ich könnte mir denken, dass unser verehrter Alter mir nicht nur über die Schulter blickt und auch zuweilen auf sie klopft, denn ich frage mich ja vor allem, ob er angesichts des heutigen Tages seiner Vaterstadt zustimme. Seit Jahren begleiten meine Lektüre Notizen über Autor und Autorschaft. Ich stoße dabei auf Fakten, die sich wiederholen, seitdem es Schriftsteller gibt, doch auch auf solche, die unserer Endzeit eigentümlich sind. Im Folgenden eine kleine Lese daraus. Der Autor ist auf die freie Wildbahn angewiesen und muss ihre Gefahren in Kauf nehmen. Er könnte sich im Naturschutzpark nicht wohlfühlen, selbst wenn er zu den Tieren gehört, auf die nicht geschossen werden darf. Zur Eitelkeit des Papiers. Was ist das in 100 Jahren, in 1000, in 10.000? Das gleich am Anfang. Aber auch, du würdest schreiben auf einer Insel allein. Darin verrät sich die sakrale und von den Umständen unabhängige Berufung. Der Autor lebt im Volk, im Staat, in der Gesellschaft seiner Zeit, zugleich im Walde, auf Patmos, am Sinai. Was dort geschah, ist wichtiger, als was er vermittelt. Vielleicht kommt er mit leeren Händen zurück. André Gide meint in seinen Tagebüchern, Goethe habe durch die Darstellung seines glücklichen Lebens zum Glück anderer mehr beigetragen, als wenn er dieses Leben im Kampf gegen ihr Elend verbraucht hätte. Ein wichtiger Gedanke, der oft bestritten wurde und in unserer Zeit auf besonders ungünstigen Boden fällt. Der musische Mensch, der sein Leben dem Werk opfert, kann Gide nur zustimmen. Dem Autor stellt sich das Problem nicht im moralischen, sozialen oder hedonistischen Sinn. Für ihn kann es ebenso zwingend und notwendig, ja noch fruchtbarer sein, das eigene Unglück darzustellen als das eigene Glück. Immer noch tröstet aus seinem Kerker Boetius. Der Palast des Lesers ist dauerhafter als jeder andere. Er überlebt die Völker, die Kulturen, die Kulte, ja die Sprache selbst. Erdbeben und Kriege bringen ihn nicht ins Wanken, auch nicht Brände von Bibliotheken wie jener von Alexandria. Fellachendörfer, Märkte, Kolosseen, Wolkenkratzer wachsen um ihn empor und schwinden, als ob Regen sie fortspülte. Das Tor bleibt offen zur magischen Welt. Paul Leoto, alter Freund, ich glaube, Sie zu hören. Das ist für mich das schönste Kompliment, das ein Schriftsteller von seinem Leser empfangen kann. Darüber lässt sich nachdenken. Stärker noch ist die schweigende Anwesenheit des Autors, die plötzlich beglückend, erheiternd oder auch erschreckend wahrgenommen wird. Er muss schon lange im Raum gewesen sein und kehrt in den Träumen zurück. Der alte Poet, dem Jungen sagt man, dass er noch nichts und dem Alten, dass er nichts mehr kann. Auch der Autor hat seinen Börsenkurs und muss sich damit abfinden. Das Material des Dichters ist das Wort. Daher kann er nie so abstrakt sein wie der Maler oder der Komponist. In der Sprache ist immer Geschichte, fixierte Substanz. Der schlichte Dienst an der Sprache wird sich immer lohnen, schon an und für sich. Und das umso mehr, je weniger er bemerkt wird und in die Augen fällt. Von einem Buch, das diesen Namen verdient, ist zu erwarten, dass es den Leser verändert hat. Nach der Lektüre ist er nicht derselbe mehr. Am eigenen die strengste Kritik. Wenn das ein anderer geschrieben hätte, dann wäre es gut. An einen Kollegen. Die Tatsache, dass Sie einer rücksichtslosen Kritik ausgesetzt sind, sollten Sie nicht beklagen, sondern als Ausweis ihrer Freiheit ansehen. Das ist besser, als hielten ein Tyrann, eine Partei oder eine beliebige Clique die Hand über sie. Sie säßen dann im Glashaus, in das man nicht mit Steinen werfen darf. Nach Goethe gehört zur Kritik immer ein Teil Lieblosigkeit. Das ist richtig und wird auch durch die Gegenprobe erwiesen, insofern als Liebe zur Kritik noch weniger geeignet macht. Es ist dem Kritiker ebenso unmöglich, nicht zugleich über sich selbst auszusagen, wie dem Verbrecher, dass er keine Spuren hinterlässt. Die stärkste Wirkung der Kritik, wenngleich meist nicht beabsichtigt, dass der Autor mit seinem Dämon zu Rate geht. Es scheint Leute zu geben, die Bücher lesen, bloß um sich zu ärgern. Man trifft ihn auf allen Märkten, den Herumhorcher nach dem, was alle meinen, alle sagen. Dann macht er sein Ethos daraus. Außerdem erwartet er wegen seiner Kühnheit noch Respekt. Auch die Inquisition ist säkularisiert. Wie einst der Konfessionellen spürt sie heute der politischen Abweichung nach. Wie eh und je ist ihre zentrale Figur nicht der Leidende, sondern der Schuldige. Ambivalenz des Ruhmes. Mit seinem Anwachsen müssen auch die Angriffe zunehmen. Von einem gewissen Format an hat jeder seinen Verfolger vom Dienst. Mein Urteil soll sich nicht darauf gründen, dass ein Autor anders denkt als ich, sondern darauf, ob er überhaupt denkt und vielleicht sogar besser als ich. Ich muss ihn in sein System rücken. Das allerdings kann ich ablehnen. Wiederum schließt das die Hochachtung nicht aus. Hat der Ruf ein gewisses Maß und hat der Ruhm ein gewisses Maß erreicht, so gewinnt er auch anekdotenbildende Kraft. Worte werden dem Verehrten zugeschrieben, die er nie gesprochen, und Taten, die er nie begangen hat. Das widerfährt auch dem Nichtverehrten. Er wird zur Protestfigur gemacht. Wenn zwei 16-Jährige sich in der Mansarde oder auf einem Waldgang an ihrem Autor begeistern, so ist das wichtiger als die Tagung eines Schriftstellerkongresses oder die Verhandlung einer Akademie. Ganz selten geworden, dass sich am anderen mitfreuen, an seinem Rang, seinem Reichtum, seinem Glück. Recht, Freiheit, Demokratie werden durch die Verfassung im besten Falle festgeschrieben, gesichert nur durch die Freien und Redlichen. Sonst wachsende Unordnung, dann Diktatur. Der Hauptmann Dreyfus, von der Teufelsinsel zurückgekehrt, verzichtete auf die Abrechnung mit seinen Feinden, sondern er tat seinen Dienst wie zuvor. Das hat mich noch stärker von seiner Unschuld überzeugt als die gewonnene Revision. Mit diesem Prozess habe ich mich oft beschäftigt. Er ist neben dem Untergang der Titanic ein Hauptschlüssel für unsere Zeit. Ich grüße den Kapitän. Denkmäler in unserer Zeit, am besten aus Kunststoff oder aus Gips. Manche halten sogar kaum länger als Schneemänner. Dem Zeitalter des Anstreichers ist das Zeitalter der Anbräuner gefolgt. Wenn die Deutschen zusammenkommen, um ein Fest zu feiern, zeigen sie sich stattdessen gegenseitig ihre Wunden vor. Wer keine Partei ergreift, macht sich allseits suspekt. So jener, den nicht die Art der Verteilung bekümmert, sondern dem die ökonomische Welt im Ganzen zuwider ist. Je mehr das Jahrhundert selbst Genie hat, desto mehr ist der Einzelne gefördert. So Grillparzer. Dem lässt sich anfügen. Und je mehr dem Jahrhundert das Genie mangelt, desto schwieriger wird die Hervorbringung. Auch umso verdienstvoller. Man wird sich fragen, wie konnte in einer Zeit, die mit Stacheldraht und Splittern begann und in der Spaltung kulminierte, ein Bild, ein Gedicht, eine haltbare Prosa entstehen. Dass das Fernsehen und überhaupt die mechanischen Medien die Literatur verdrängen, stimmt nur auf der Oberfläche und nur so lange, wie die Dichtung nicht in ihrem wahren Rang auftritt. Worauf beruht der Erfolg eines Tagebuches? Auf dem geglückten Selbstgespräch. Das Tagebuch ist das Werk des Einsamen. Es ersetzt, wie in der pietistischen Selbsterforschung, das Gebet. Die Spannung lässt nach in Zeiten, in denen jeder alles sagen darf. Und sie nimmt mit der Unterdrückung zu. Zuletzt wird der eigene Gedanke selbst gefährlich. Man verbrennt die Aufzeichnung. Der Barbier des Midas wagt nur dem Schilf zuzuflüstern, dass der König Eselsohren hat. Aber der Wind verbreitet das Gerücht. Goethe lässt in den Wahlverwandtschaften Ottilie zum Thema des Tagebuches folgende Erwägung anstellen. Einen guten Gedanken, den wir gelesen, etwas Auffallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch ein. Nehmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unserer Freunde eigentümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, flüchtig geistreiche Worte aufzuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen. Man zerstört sie zuletzt einmal aus Diskretion. Und so verschwindet der schönste, unmittelbare Lebenshauch unwiederbringlich für uns und andere. Ich nehme mir vor, dieses Versäumnis wieder gut zu machen. Soweit das Zitat. Ein trefflicher und gewiss auf Erfahrung gegründeter Vorsatz. Er setzt allerdings einen großen und geistig regen Freundeskreis voraus. Dann gilt das Sprichwort, wo Tauben sind, da fliegen Tauben zu. Ein allgemeines Unbehagen an der Technik wird dem Autor früh bewusst. Sie kann ihm nicht genügen. Als einer der ersten spürt er, dass sie ihn und seine Welt bedroht. Sie wird von ihm auf Schrottplätze verwiesen, dämonisiert oder ihr Gerüst wird enthüllt. Hieronymus Bosch, Piranesi, Merion, Kubin, dann Surrealisten wie Max Ernst, René Magritte, Erzähler wie Swift, Aldous Huxley, Edgar Allan Poe, Denker wie Martin Heidegger und mein Bruder Friedrich Georg, ein Rundgang durch den babylonischen Turm. Nietzsches Sorge, das Schlimmste für uns sei nun, am Willen der Erde zu zweifeln, hat sich inzwischen zur Frage verdichtet, ob sie denn uns noch will. Der Technik ist die Kernspaltung gelungen, unter ungeheuren Verlusten, in denen sich metaphysische Vorgänge abspiegeln. Sollte am Ende unseres Jahrtausends die Kernfusion gelingen, so würde das wiederum einen Sinneswandel andeuten, eine neue Berührung mit dem Innern der Natur. Der Forderung, dass die Weltgeschichte umgeschrieben werden müsse, könnte sich der musische Mensch anschließen. Er würde die Völkergeschichte als Perlenkette mehr oder minder gelungener Kunstwerke darstellen. Dann wären Städten wie Lascaux, Athen, Florenz, Weimar, für die Entwicklung der Menschheit wichtiger als der technische Fortschritt und die titanischen Umtriebe. Genug davon. Ich weiß, dass ich Zeit meines Lebens, das bereits länger als das Goethes währt, vielen ein Ärgernis gewesen bin. Das begann schon in der Schule, wo ich meine Lehrer zugleich als der beste und der schlechteste Schüler irritierte. Und es setzte sich bei den Preußen fort, die mir ihren höchsten Orden gaben und denen ich als unbequemer Untergebener ein Dorn im Auge war. Solche Typen sind öfters in ihrer Geschichte aufgetaucht. Die Ambivalenz begleitete mich durch die mehr als 60 Jahre meiner Autorschaft, die mir Gegner in allen Lagern eintrug, und es ist zu erwarten, dass sich daran auch wenig ändern wird. Doch fand ich auch zeitlebens Zustimmung. So freut es mich besonders, unter Ihnen heute meinen letzten Gefechtsläufer aus dem Ersten Weltkriege und viele treue Leser zu wissen. Und ich danke an dieser Stelle. Und ich danke an dieser Stelle auch den Zahllosen, die mich in den letzten Wochen durch ihren Zuspruch ermunterten und in meinem Werk bestätigten. In Summa, man muss mit seiner Konstellation leben, nach dem Gesetz, nach dem man angetreten. So will ich es auch in Zukunft halten mit den Versen unseres großen Goethe, zu dessen Ehrung wir heute zusammengekommen sind. Ernst Jüngers Rede zur Verleihung des Goethe-Preises und Ein Ästhet im Krieg, Bruce Chatwins Bericht über seine Begegnung mit dem Schriftsteller aus dem Band Was mache ich hier, erschienen im Karl-Hanser Verlag. Als Ehrengast der 45. Kunstbiennale in Venedig wurde Jünger mit dem Gran Premio Punti Cardinali dell'Arte ausgezeichnet. Die Stadt Venedig ehre, so Kurator Achille Bonito Oliva, einen Schriftsteller, der sich für die Leichtigkeit der Schmetterlinge, die Schwerkraft der Worte und den nomadenhaften Charakter des intellektuellen Abenteurers begeistert. Aber es war Jüngers Vorwort mit dem Titel »Prognosen im Biennale-Katalog«, das nicht nur seine Anhänger begeisterte und das der Münchner Galerist Bernd Klüser als eigenständige Schrift veröffentlichte. Darin heißt es: »Die Götter verlieren weiter an Ansehen. Da sie wiederkehren werden, wie sie es immer getan haben, wird das 21. Jahrhundert, kultisch betrachtet, ein Interim sein.« Ernst Jünger starb 1998 im Alter von 102 Jahren. Das von den Radiotexten am Dienstag und dem Hörverlag München produzierte Hörbuch »In Stahlgewittern«, gelesen von Tom Schilling, ist in unserem BR-Shop und im Fachhandel erhältlich. Sämtliche Werke Jüngers sind bei Klett-Cotta Stuttgart erschienen. Diese Sendung können Sie noch einmal hören und kostenlos herunterladen. Schauen Sie im Internet unter bayern2.de, Radiotexte am Dienstag.